Folge nur, auf der dein Name steht. Als es gefunden, dann war ihm sofort klar. Nur ein paar Sekunden und keiner weiß, wer es war. Gold erstand in seiner Hand, ein abgesicktes Schrotgewehr. Gut versteckt unter der Wand, du hörst den Knall nicht mehr. Ganz nichts und unten sagt, er pisst auf dein Grab. Mensch, wunderbarer Tag, auf zur nächsten Tat. Es lag jahrelang im Keller, Gewand, du hast den Knall nicht mehr.